Kundgabe 6606. Empfangen durch Bertha Dudder am 26.07.1956. Gott, der rechte Führer auf der Erdenwanderung. Weite Wege müsset ihr noch gehen, so ihr euch nicht leiten lasset von mir, dem Führer, der wahrlich den rechten Weg kennt und der euch alle zum Ziel führen möchte. Solange ihr Menschen ohne mich wandelt, beweget ihr euch auf ebener Bahn, oder ihr schreitet abwärts. Denn der Weg zu mir geht aufwärts. Er ist aber auch nicht allein, ohne meine Führung zu beschreiten, denn er wird nicht gefunden von den Menschen, die mit mir keine Gemeinschaft suchen. Und so lebet ihr euer Erdenleben völlig nutzlos, denn was ihr auf diesen Wegen findet, die ihr beschritten habt, ist wie flüchtiger Nebel. Es sind Schaumgebilde, die vergehen, ohne das geringste Nützliche für euch zu hinterlassen. Schreitet ihr aber aufwärts, unter meiner Führung, dann werden euch Güter zuteil, die euch ewig bleiben, die ihr mitnehmen dürfet in das jenseitige Reich, das jeder von euch Menschen einmal betreten muss, das nach eurem Leibestode euer Aufenthalt sein wird, aber beschaffen ist, je nach eurem Erdenwandel. Und es gehen viele Menschen ohne Gott dahin. Es ist nur eine geringe Anzahl so mit dem Schöpfer von Ewigkeit verbunden, dass sie ihn zu ihrem Führer erwählt haben und ihm bedingungslos folgen, wohin er sie führt. Es sind nur wenige Menschen, die sich immer an mich halten, die mit mir verbunden bleiben in Leiden und Freuden, in Nöten und Sorgen, die immer mich zur Seite haben und keinen Schritt gehen ohne meine Führung, die keine Arbeit beginnen, ohne meinen Segen erbeten zu haben, die sich in jeder Lebensfrage, in geistiger oder irdischer Not, mir anvertrauen und mich um meinen Rat und um meine Hilfe bitten. Aber diesen steht auch wahrlich der treueste Helfer zur Seite, und sorglos können sie ihren Erdenweg zurücklegen. Er kann nicht verfehlt sein, und er wird auch nicht allzu schwer gangbar sein, weil ich sie stütze und leite und ihnen Kraft schenke zum Aufstieg. Warum wählet ihr Menschen nicht alle euch diesen rechten Führer? Warum höret ihr nicht auf jene, die euch an mich verweisen, die euch verhelfen wollen zu einem erfolgreichen Erdenwandel? Ihr alle könnet doch zu der Erkenntnis kommen, dass ihr einer höheren Macht untersteht, dass einer euer Schicksal lenkt, wenn ihr nur etwas nachdenkt über euch selbst und alles, was euch umgibt. Würde ich wohl den Glauben an mich von euch verlangen, wenn es unmöglich wäre, diesen zu gewinnen? Ihr alle könnet euch selbst die innere Gewissheit verschaffen, dass ich bin, dass ein Schöpfer sein muss, der alles erstehen ließ. Und ihr würdet dann die kurze Zeit eures Erdenlebens wahrlich besser nützen, als ihr es tut. Und ihr alle werdet immer wieder aufmerksam gemacht auf diesen Schöpfer und Erhalter. Immer wieder werdet ihr angeregt, darüber nachzudenken. Aber immer wieder wehret ihr solche Gedanken unwillig ab. Immer wieder stehen Boten am Wege, die euch zurufen, den ebenen Weg zu verlassen und euch zur Höhe zu wenden. Und immer wieder trete ich selbst euch als unbekannter Führer entgegen und biete euch meine Dienste an, weil ich allein weiß, wohin euer Weg führt und wohin ihr aber gelangen sollet. Aber ihr höret mich nicht an. Die Vorstellung meiner Boten lassen euch unbeeindruckt. Und ihr wandert und wandert und kommet nicht weiter. Denn euer Leben ist ein Leerlauf. Es bewegt sich ständig in gleicher Bahn. Wenn ihr nicht schlecht seid und dann unweigerlich in der Tiefe landet. Aber ihr alle wisset es doch, dass eures Bleibens auf dieser Erde nicht ewig ist. Und es sollte ein jeder kluge Mensch diese kurze Zeit nach besten Kräften ausnützen. ihr tut dies wohl auch, aber nur in irdischem Sinn. Was ihr euch erwerbet, hat keinen bleibenden Wert, und es belastet euch nur, so dass ihr darum schon nicht den Weg aufwärts nehmen wollet, weil ihr diese Last zurücklassen müsstet und sie euch unentbehrlich dünkt. Wenn ihr euch aber mir als Führer anvertraut, dann könnet ihr gewiss sein, dass ihr nichts weiter benötigt für euren Aufstieg als nur guten Willen und ein offenes Herz, das sich mir schenkt, damit ich es füllen kann mit meiner Liebe. Dann brauchet ihr wahrlich nichts weiter, denn mit meiner Führerschaft übernehme ich auch voll und ganz die Sorge um euch, und ihr brauchet nur immer den Blick zur Höhe wenden und könnet euch der herrlichsten Gegend erfreuen, die ihr erschauet und der ihr nun entgegengehet. Und kurz nur wird euer Weg sein, so ihr in meiner Begleitung wandelt, aber er führt sicher zum Ziel. Amen.